Meine Kunst liebt den Applaus, sie will allen gefallen. Mein Ehrgeiz ist ein volles Haus, mir geht es um das Publikum. Man sagt, Unterhaltung sei nicht das Höchste für einen großen Künstler. Doch glauben Sie mir, es ist das Schwerste, selbst wenn man versteht, wie es geht. Ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz, ein bisschen Krawall und Spektakel, ein heftiger Schmäh, ein deftiger Scherz, ein Schurke und ein Held. Ein bisschen fürs Auge und ein bisschen fürs Ohr, ein bisschen Klamauk und Mirakel, Kulissen, Kostüme, Licht und Dekor und ein Schauspieler, der gefällt. Wie ich liebe Lüge, Leid und List und Wunder, die geschehen. Wie das Leben wirklich ist, das will doch keiner sehen. Der Salve singt im Dunkeln, die Rampenlichter funkeln und dann fängt das Theater an. Ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz, ein bisschen Triumph und Debakel, ein Sommernachtstraum und die Iden des März, kurz was euch unterhält. Ein schauriger Spuk, ein trauriger Prinz, Verheißung und dunkles Orakel, eine Mischung aus Pfeffer und Pfefferminz, so wie es euch gefällt. Fürs Geld, ich erzähl euch ja nur, was ihr alle längst wisst, denn sicher habt ihr so wie ich den Verdacht, dass die Welt eine riesige Bühne ist, auf der nur Erfolg hat, der weiß, wie man's macht. Drum gebt acht, sie wollen ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz, ein bisschen Krawall und Spektakel, ein bisschen fürs Auge und ein bisschen fürs Ohr, Kulissen, Kostüme, Licht und Dekor, ein heftiger Schmäh, ein heftiger Scherz, ein bisschen fürs Hirn und fürs Herz. Kurzum, alles was für gutes Geld unterhält und ein Schauspieler, der der Welt gefällt. Wie ich...